1. Dies ist das Wort, das von Jahwe in Jeremiah Erging und Folgen Botschaft in Thielt. 2. Stell dich in das Tor des Tempels des Herrn und verkündige dort diesen Spruch, hort das Wort des Herrn, Bewohner Judas, die durch dies Tor eintretet, Gott anzubeten. 3. So sprich der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, verbessert euren Lebenswandel und ihr Taten, damit ich euch weiterhin und diesem Ort wohnen lasse. For, verlust euch nicht auf betrügerisch Wort, wenn behauptet Word, das dies der Tempel des Herrn sei, als ob all ein sein Existenz Sicherheit garantieren Word. 5. Na, wenn euren Lebensweg und euer Handeln grundlegend andet und vergerechtet keet zwischen den Menschen sorgt, Wordet bestehen. 6. Bedruckt kein Fremden, weisen oder witwen, vergiest kein unschuldiges Blutten diesem Ort und folt keinen Fremden gotten, da dies zu eurem eigenen Unheil führen Word. 7. Wenn dies bedingungen erfüllt, Word ich euch dauerhaft in diesem Land wohnen lassen, das ich euren Vorfahren für alle Zeiten gegeben habe. 8. Doch statt dessen vertraut auf trügerisch reden, die euch in keiner Weise nutzen oder retten können. 9. Glotter wirklich, das stehlen, morden, die brechen und falschschworen kont, waren der gleichzeitig dem Ball opfert und fremden gotten nachlauft. 10. Danach tretet vor mich in Diocese's Haus, das meinen Namen tragt, und behauptet, wart in Sicherheit, no anschließend all dies Abschulichkeiten fortzusetzen. 11. Ist Diocese's Haus, das nach meinem Namen benannt ist, in euren Organ etwa zu einer Rohbehol geworden. ICH selbst habe dies genor beobachtet, klar der Herr. 12. Get doch zu meiner früheren Wohnstatt in Silo, wo ICH zuerst meinen Namen wohnen ließ, und seht, why ICH dort wegen der Bosheit meines Volks Israel verfahren bin. 13. Da nun all dies Taten begann gen hat und weder auf mein Wiederholten Warnungen noch auf mein Ruf reagiert hat, word ICH handeln. 14. ICH word mit diesem Haus, auf das euer Vertrauen setzt, und mit diesem Ort, den ICH euch enduren watten gab, genor so verfahren y mit Silo. 15. ICH word euch aus meiner Gegenwart verstessen, so y ICH bereits your Bruder, die gesamten Nachkommen Ephraims, verstessen habe. 16. Du aber, Jeremiah, Sols nicht für Diocese Volk bitten oder Firstbreak einlegen, den ICH word den Gebiet und ter Dicen umstanden nicht erhoren. 17. Siehst du nicht selbst, was SIE in den Stadten Judas und auf den Strassen Jerusalems ganz offen treiben. 18. Die Kinder sammeln Holz, die Vater entsunden das Feuer und die Frauen nieten Tig, der Himmelskarnigen Opferküken zu backen und anderen Gotten zu huldigen. 19. Globen SIE wirklich, das SIE me damit kranken? In Wahrheit schaden SIE sich nur selbst und bereiten sich ihr eigen Schande. 20. Die Schalb verkündet Gott, der Herr, mein Sohn word sich über diesen Ort ergießen, über Menschen, Tier und die Ertrich des Felds, und a word wie ein unausloschliches Feuer brennen. 21. So sprich der Herr der Heerscharen, future Brandopfer ruhig euren anderen Schlachtopfen hinzu und es das Fleisch selbst, den es hat für mich keinen Wut. 22. Als ICH your Vorfahren aus Ägypten herausfot, gab ICH ihnen kein primeren Vorschriften über Brandopfer oder Schlachtopfer. 23. Viel mehr befahl ICH ihnen ausdrücklich, auf mein Stimm zu horen, damit ICH a Gott sei und es ihnen auf dem Weg, den ICH ihnen weise, gut gehör. 24. SIE jedoch horten nicht auf me, sondern folgten den bosen negungen ihres Herzens, wo dech SIE sich von mir abwanten, anstatt mir zu folgen. 25. Seht dem Tag, und dem your Vater Ägypten verließen, habe ICH unermüdlich mein Diener, die Propheten, zu euch gesandt, euch zu warnen. 26. Aber das Volk war hartnäckig, hort nicht auf mich und verhielt sich sogar noch schlimmer als sein Vorfahren. 27. Wenn du ihnen all dies Wort sagst, wer denn sie nicht auf dich horen, und wenn du sie rufst, wer denn sie dir kein Antwort geben. 28. Sage ihnen daher, dies ist das Volk. Das dem Herrn, seinem Gott, nicht gehorcht und kein Zurechtweisungen nimmt, die Truhe ist vollständig aus ihrem Mund verschwunden. 29. Schneid den Hab als Sachen der Trauer und Stimme auf den Karlen hohen ein Klageleiden, den der Herr hat dies Generation Verstassen. 30. Die Bewohner Judas haben getten, was in meinen Augen bos ist, in dem Sie ihr abschulichen Gottesbilder in dem Haus aufstellten, das meinen Namen tragt. 31. Sie boten Opferstatten im Tal Benhinnom, ihr eigenen Kinder im Feuer zu verbrennen, ein Tat, die ich niemals befohlen haben die mir nie in den Schinkam. 32. Die Schalbwe den Tage kommen, und denen man diesen Ort nicht mehr Tofet nennt, sondern das Schlachtentel, weil man dort aus Platzmangel die Toten begraben wird. 33. Die Leichen dieses Volks werden den Vogeln und will den Tyren als Nahrung dienen, und niemand wird die sein, Sie zu verschuschen. 34. Ich werde in den Stadten Judas und in Jerusalem Jied Freud und Jieden Hochzeitsjubel verstummen lassen, die das ganze Land zertrümmerstadt wird.